Good morning, good morning, good Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us continue. Machen wir weiter. As a result of this, Peter tells us, aufgrund dessen, sagt uns Petrus, he has given you magnificent promises. Hat er euch großartige Verheißungen gegeben. Again, not he will give you. Und wieder, nicht er wird euch geben, he has given you. Sondern er hat euch gegeben. How little the Christian know the promises of God. Wie wenig kennen die Christen die Verheißungen Gottes. You have to fill your heart with the truth of the promises of God. Du musst dein Herz mit der Wahrheit der Verheißungen Gottes füllen. I understand that I make a difference between God facts and promises. Ich verstehe, dass es einen Unterschied zwischen Gottfakten und Verheißungen gibt. The God facts is something that's already been put in my account. I grab it. Die Gottfakten sind etwas, das bereits auf meinem Konto ist. Ich ergreife sie. But that doesn't mean that the promises are not wonderful too. Das heißt aber nicht, dass die Verheißungen nicht auch wunderbar sind. The Bible says that the promises of the new covenant are greater than all the other promises before. Die Bibel sagt, dass die Verheißungen des neuen Bundes größer sind als alle anderen Verheißungen zuvor. It says that the new covenant was established on better promises. Sie sagt, dass der neue Bund auf besseren Verheißungen gegründet ist. So I'm going to give you a key how to grab hold of the promises that have been given to us. Ich gebe dir einen Schlüssel, wie du die Verheißungen, die uns gegeben wurden, dir zu eigen machst. I understood this in maybe when I was a teenager. Ich habe das verstanden, als ich wohl noch ein Teenager war. In 2. Corinthians 1, verse 20, in 2. Korinther 1, Vers 20, the Apostle Paul tells us, sagt uns der Apostel Paulus, that every single promise is yes and amen in Jesus Christ. Dass jede einzelne Verheißung Ja und Amen in Jesus Christus ist. So if you try to grab hold of a promise outside of Jesus Christ, wenn du also versuchst, eine Verheißung außerhalb von Jesus Christus zu ergreifen, the promise is actually going to become stress to you. Wird die Verheißung für dich tatsächlich zum Stress. Why? Warum? Because somehow with the subconscious truth or belief system of your heart, weil du irgendwie mit deiner unterbewussten Wahrheit oder deinen Glaubenssätzen des Herzens, you are going to make that promise dependent on you. Diese Verheißung von dir abhängig machst. That's what Christians do if they're religious. Das machen Christen, wenn sie religiös sind. Let me explain this to you. Ich erkläre dir das. When the promise doesn't happen in the time that you think it should happen, wenn die Verheißung nicht in der Zeit eintritt, von der du denkst, dass sie eintreten sollte, what do we usually do? Was machst du dann normalerweise? We doubt. Du zweifelst. But how do we doubt? Aber wie zweifelst du? Maybe you didn't pray enough. Vielleicht habe ich nicht genug gebetet. Maybe you should fast. Vielleicht sollte ich fasten. Maybe I didn't believe strongly enough. Vielleicht habe ich nicht stark genug geglaubt. We are going to try to find something. Du versuchst, etwas zu finden, that we did not do right, why the promise didn't happen. Dass du nicht richtig gemacht hast, um zu begründen, warum die Verheißung nicht eingetreten ist. And this is a very dangerous thing. Das ist sehr gefährlich. See, the magnificent promises, die großartigen Verheißungen, they only have power and value because of Jesus Christ, not because of what you do. Haben nur aufgrund von Jesus Christus Kraft und Wert, nicht aufgrund dessen, was du tust. So, the Bible is very clear. Die Bibel ist also sehr klar. As a result of this, that means it's been given to us, it's been lavished upon us in Jesus, everything is perfect. Aufgrund dessen, das heißt, dass es uns gegeben wurde, dass es uns geschenkt wurde, dass in Jesus alles perfekt ist. That's why you've had this, been given these magnificent promises. Deshalb sind uns diese großartigen Verheißungen gegeben worden. Do you know the promises that belong to you? Kennst du die Verheißungen, die dir gehören? Spend some time to study, to meditate, to write them down. Nimm dir etwas Zeit, um sie zu studieren, zu meditieren und aufzuschreiben. The Bible is full of beautiful promises. Die Bibel ist voll von schönen Verheißungen. I'll just give you one of them. Ich will dir nur eine davon nennen. Even though there are about 7,487 of them. Obwohl es ungefähr 7,487 davon gibt. Let's think of one. Nehmen wir mal eine. I will remember your sins no more. Ich will deine Sünden nicht mehr gedenken. It's a promise. Das ist eine Verheißung. So many Christians live with condemnation, with guilt, with shame. So viele Christen leben mit Verurteilung, Schuld und Scham. I did this wrong, I did the other thing wrong, I was a bad person. Ich habe dies falsch gemacht, ich habe jenes falsch gemacht, ich war ein schlechter Mensch. Then they're trying to release that incredibly abundant life that we've been given. Dann versuchen sie, das unglaublich überschwängliche Leben, das uns geschenkt wurde, freizusetzen. Then they say, Reinhard, this new covenant stuff doesn't work. Und sagen dann, Reinhard, dieses Zeug mit dem neuen Bund funktioniert nicht. Well, you have to grab the promise that God never remembers your sins anymore. Nun, du musst das Versprechen ergreifen, dass Gott sich nicht mehr an deine Sünden erinnert. It's a magnificent promise. Das ist ein großartiges Versprechen. A people who live with the sense of guilt and shame of the past will not access abundant life. Menschen, die mit Schuldgefühlen und Scham über die Vergangenheit leben, werden keinen Zugang zu einem Leben in Fülle finden. Because you're looking at the wrong place. Denn sie schauen auf die falsche Stelle. Your failures instead of the finished work of Jesus Christ. Auf ihr Versagen und nicht auf das vollendete Werk von Jesus Christus. So I think it's a wonderful thing to really grab hold of promises that already have been given to me. Ich finde es wunderbar, wenn ich Verheißungen ergreife, die mir bereits gegeben wurden. I've actually made this kind of part of my life even before I understood the new covenant so well. Ich habe das tatsächlich zu einem Teil meines Lebens gemacht, noch bevor ich den neuen Bund so genau verstanden habe. And here is what I did. Ich tat Folgendes. When I went through times that were challenging and maybe difficult, wenn ich Zeiten durchlebte, die herausfordernd und vielleicht schwierig waren, I calmed my heart. Beruhigte ich mein Herz. I went to the Lord. Ging zum Herrn. I took the Bible. Nahm die Bibel. I said, Lord, give me a promise. Und sagte, Herr, gib mir eine Verheißung. I need a promise that fits my present circumstance. Ich brauche eine Verheißung, die zu meiner aktuellen Situation passt. Do you know what? It never failed. Weißt du was? Es hat immer funktioniert. I found actually a promise in the Bible for every situation I've ever faced in my life. Ich fand in der Bibel tatsächlich für jede Situation, in der ich mich jemals befand, eine Verheißung. And I would grab this promise, I would say, that's mine, it's been given to mine, it's going to happen. Ich griff nach dieser Verheißung und sagte, das ist meins, es ist mir gegeben worden, es wird geschehen. Jesus paid for it. Jesus hat dafür bezahlt. And I celebrated the promise already as a total reality. Dann feierte ich die Verheißung bereits als absolute Realität. You should do the same thing. Du solltest das Gleiche tun. When you are going through confusing time, why didn't you say, Jesus, I need a promise? Wenn du verwirrende Zeiten durchlebst, dann sage doch, Jesus, ich brauche eine Verheißung. Holy Spirit, which promise fits my circumstance? Heiliger Geist, welche Verheißung passt zu meiner Situation? They are all magnificent. Sie sind alle großartig. See you tomorrow. Bis morgen.